Deutschlandfunk. Nachtradio. Herzlich willkommen zum zweiten Teil der Vinyl-Revue im Soundcheck. Am Mikrofon ist weiterhin Michael Frank. Patti Smiths neues Album gehört zu den gar nicht wenigen Platten, die heutzutage nicht nur als CD oder als einzelne MP3-Tracks veröffentlicht werden, sondern auch als Vinyl-Schallplatte. 12 heißt das Album schlicht, schließlich werden hier 12 Coverversionen präsentiert. Dass alle Songs Patti Smith am Herzen liegen, ist deutlich zu spüren, eine Pflichtübung, weil einem ja gar keine eigenen Songs mehr einfallen, ist das Ganze durchaus nicht. Richtig überraschend ist die Auswahl an Vorbildern nicht. Jimi Hendrix, Doors, Rolling Stones und andere von diesem Kaliber haben bekanntlich 1A-Songs geschrieben, wobei ich schon dankbar bin, das von Hendrix das experimentierfreudige Are You Experienced aufgenommen wurde und nicht ein Gassenhauer wie Purple Haze. Besonders habe ich mich aber darüber gefreut, dass es der gerade gehörte Song auf die Platte geschafft hat. Die Botschaft Jeder will die Welt regieren war Mitte der 80er Jahre ein großer Hit für das Duo Tears for Fears und das Statement Everybody wants to rule the world finde ich auch heute noch bedenkenswert. Außerdem singt Patti Smith hier mit so klarer und sauberer Stimme, dass alle die glauben, sie können nicht in Anführungsstrichen richtig singen, fortan schweigen müssten. Scheinbar komplett gegen den Strich gebürstet, haben Patti Smith und Kollegen den nächsten Klassiker. Mystical children, foul mouth, glassy eyed, hallucinating. Thank you. Berge weg und auf ja, wo hüri, haben wir schon schon no hüri, no hüri. Haben wir schon schon no hüri, ma ruja, ma chlau, no hüri, no hüri. Ma ruja, ma chlau. Drei Musikerinnen waren in der letzten Viertelstunde hier im Soundcheck vom Deutschlandfunk zu hören. Zuerst Patti Smith mit einem weiteren Song aus ihrem neuen Album 12. Der Kurt Cobain-Song Smells Like Teen Spirit war das natürlich. Der größte Hit von Nirvana entkommt hier tatsächlich dem Hörgefängnis der Übervertrautheit und erwacht als Folkballade zu neuem Leben. Für mich persönlich das Highlight von Patti Smiths neuem Album. Danach gab es einen neuen Song von Joanna Newsom. Nach ihren ersten beiden Alben erschien Anfang dieses Jahres eine EP mit drei Songs. Einer davon ist neu, der war gerade zu hören. Colleen heißt er. Joanna Newsom hat ja seit einiger Zeit ein Faible für nach Popstandards ungewöhnlich lange Songs. Die Geschichte, die sie gerade in der Rolle einer mysteriösen Frau namens Colleen vorgetragen hat, ist zumindest mir, selbst beim mehrmaligen Nachlesen des Textes, nur schwer verständlich. Das macht aber nichts. Das Textblatt ist der 12-Inch-EP ja beigelegt und ich kann es nochmal versuchen. Die EP, von der dieses wunderschöne Stück kommt, heißt schlicht Joanna Newsom and the Y Street Band EP. Aufgenommen wurde sie im Herbst letzten Jahres in Kalifornien. Zum Schluss dieser Vinyl-Trilogie mit herausragenden Musikerinnen war Mary O'Hara zu hören. Sie sang nicht nur, sie begleitete sich dabei auch auf der Harfe wie Joanna Newsom. Mary O'Hara sang ein altes gälisches Lied von der Insel Skye. Es ist eine Art Trostlied, das ein weiblicher Geist für die Tochter singt. Die Tochter ist auf dem Feld und bewacht das Vieh und sie wird von der bösen Schwiegermutter sehr schlecht behandelt. Der Song des Geistes ist einer von 18 traditionellen Songs aus Schottland, die erstmals 1974 auf einer Mary O'Hara LP veröffentlicht wurden. Aufgenommen wurde sie bereits 1962, kurz bevor Mary O'Hara in ein Benediktinerkloster eintrat. Sie war damals 27 Jahre alt. How Das war noch eine Trilogie mit außergewöhnlichen Frauenstimmen hier im Soundcheck vom Deutschlandfunk. Die erste durfte hierzulande die bekannteste sein. Melanie war das natürlich mit dem Song Uptown and Down. Zu finden auf Melanies Live-LP Leftover Wine aus dem Jahr 1970. Melanie gehört für mich zu einer Tradition von Sängerinnen und Songschreiberinnen, deren Stimmen nicht nach professioneller Sanftheit klingen und auf ganz eigene Art Gefühle und Gedanken ausdrücken, mit ganz persönlichem Wohlklang. Von den jüngeren Sängerinnen gehört für mich Joanna Newsom zu ihnen. Ende der 80er Jahre zum Beispiel wurde Victoria Williams bekannt. Melanies frühe Platten sind eine Wiederentdeckung wert. Wiederentdeckt wird seit einiger Zeit Karen Dalton. Der aktuell populäre Singer-Songwriter Devendra Banhart nennt sie als wesentliche Inspirationsquelle. Nick Cave ist genauso ein Fan wie Bob Dylan. Karen Dalton schrieb nicht selber Songs, sie machte sich Songs anderer zu eigen. Karen Dalton wurde 1938 als Tochter eines Iren und einer Cherokee geboren. Sie hatte schon diverse Schicksalsschläge hinter sich, als sie Anfang der 60er Jahre in der Folkszene von New York mit dem Singen und Gitarrespielen anfing. Damals traf sie auch auf Bob Dylan. Ihre erste LP nahm sie 1969 auf, zwei Jahre später erschien ihr zweites Album In My Own Time. Daraus war ein Song zu hören, ein Lied von einem Mitglied der Band Quicksilver Messenger Service von Dino Valenti, Something on Your Mind. Karen Daltons Probleme mit Alkohol und Heroin überschatteten lange Zeit ihr Leben. Sie starb 1993 im Alter von 55 Jahren. Nach Karen Dalton war eine Sängerin aus Sizilien zu hören, Rosa Balistrieri. Sie wurde 1927 geboren und begann ihre musikalische Karriere im Alter von 37 Jahren, 1964. 1990 starb sie. In ihrem Repertoire finden sich lebenslustige Liebeslieder, traurige Balladen von Gefängnisinsassen, Protestlieder und Lieder über die Mafia. Heutzutage setzt Etta Scolo diese Liedtradition fort und verbeugt sich dabei ausdrücklich vor Rosa Balistrieri. Wovon Rosa Balistrieri gerade sang, kann ich leider nicht sagen. Zu finden ist das Lied mit der besonderen Maultrommelbegleitung auf einer LP der italienischen Niederlassung des amerikanischen Konzerns RCA. Die Platte heißt Rosa Balistrieri, La Cantatrice del Sud. Erschienen ist sie 1973. Vielen Dank an dieser Stelle an Michael Riedel, der mich auf Rosa Balistrieri hingewiesen hat und der mir diese LP für die heutige Soundcheck-Ausgabe vom Deutschlandfunk geliehen hat. Lauter Musik von alten oder neuen Vinylschallplatten gibt's heute Nacht noch bis 3 Uhr. Wir begeben uns jetzt in H.D. Hovers Century Restaurant in einem leider nicht genannten Ort der USA. Nachtclub und Kirche scheinen Gegensätze zu sein. Richard Perry und die Soul Searchers beweisen, dass die Grenzen fließend sein können. Down Here on the Ground ist keine Eigenkomposition von Richard Berry, aber er singt den Song so, als ob er jedes Wort mit jeder Faser seines Seins spürt. Down Here on the Ground ist eine Variation eines alten Gospelmotivs. Angesichts des Elends hier auf der Erde wünscht man sich Flügel, damit man diesen Ort verlassen kann. Touching me this morning, don't you know it's touching me this morning now? It's touching me so good this morning. He said, if you hear a sound, son, my son, if you hear a sound, he said, if you hear a sound coming from way down here on this old ground, don't you know now I've gotta leave here. I think it might be better somewhere else. Somewhere where there's a little peace, I can find it. Somewhere where people not divided against each other. Somewhere where everybody's gonna get along, don't you know now? Somewhere, if you're black, white, yellow, green, blue, purple, it won't make no difference. 'Cause way, way, way, way in the end, don't you know this old body's gotta turn to dust, and dust ain't nothing but dust. When you hear that sound, don't you know I'm getting ready to leave here? I'm gonna leave here. Oh, I know it's gonna be something better somewhere. Someplace, it's got to be someplace better than here. Someplace has gotta be better. Someplace I can live. When I can look at somebody and say, you're just like me, it don't make no difference. Don't you know I'm gonna spread my wings? I'm gonna spread my wings. I'm gonna spread my wings. Oh, oh, oh. Then you'll know. You say yeah this morning. Yeah. If you believe what I'm saying, let me hear you say yeah. Yeah. Just wanna stand up and testify. Let me hear you say yeah. Woo! Yeah. I said it's only me, my friend. One of these early mornings I'm gonna don't you know I'm gonna I'm gonna fly like a bird. I'm gonna fly, gonna spread my wings and fly. Oh, like a bird I'm gonna fly. Like a bird, I'm gonna. I'm gonna fly. I'm tired of being down here on the ground. Oh, no, I said, Lord have mercy, good God Almighty, one of these Sunday mornings, be like one of those old birds in the sky. Trying to fly like a bird. got a bin down here on the ground. Gonna say it one more time, children, this morning. Richard Perry und die Soul Searchers live 1969 in H.D. Hovers Century Restaurant. Die rare Platte wurde vor nicht allzu langer Zeit als Vinyl-LP wieder aufgelegt von Pam Records. Richard Perry widmete die LP seinem 1969 verstorbenen Vater. Wes Montgomery 1961 mit einem Song von Alec Wilder, When We Were Young. Knapp zwei Soundcheck-Stunden mit Musik von Vinyl-Schallplatten gehen so langsam zu Ende. Ich sage an dieser Stelle schon mal vielen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Michael Frank. Werner Pürchner und Sigi Heider spielen jetzt noch die ersten Takte des zweiten Satzes von Werner Pürchners Sonate aus dem rauen Leben. Ja.